Wir schauen uns heute eine Stelle an im ersten Buch Mose und dann auch noch kurz eine Stelle aus der Apostelgeschichte. Ich lese mal die beiden Predigtexte aus dem ersten Mose Kapitel 44. Und das spricht hier in dieser Situation der Juda, einer der Brüder von Josef. Nun, wenn ich heimkäme zu deinem Knecht, meinem Vater, und der Knabe wäre nicht mit uns, an dem er mit ganzer Seele hängt, so wird's geschehen, dass er stirbt, wenn er sieht, dass der Knabe nicht da ist. So würden wir deine Knechte die grauen Haare deines Knechtes unseres Vaters mit Herzeleid hinunter zu den Toten bringen. Denn ich, dein Knecht, bin Bürge geworden für den Knaben vor meinem Vater und sprach: Bring ich ihn dir nicht wieder, so will ich mein Leben lang die Schuld tragen. Darum lass deinen Knecht hierbleiben an des Knaben statt als Sklaven meines Herrn und den Knaben mit seinen Brüdern hinaufziehen. Denn wie soll ich hinaufziehen zu meinem Vater, wenn der Knabe nicht mit mir ist? Ich könnte den Jammer nicht sehen, der über meinen Vater kommen würde. Da konnte Josef nicht länger an sich halten vor allen, die um ihn herstanden, und er rief: Lasst jedermann von mir hinausgehen. Und stand kein Mensch bei ihm, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharao hörten, und sprach zu seinen Brüdern: Ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie vor seinem Angesicht. Er aber sprach zu seinen Brüdern: Tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu, und er sprach: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Und jetzt noch ein kleiner Abschnitt aus der Apostelgeschichte im Kapitel 15. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er zog aber durch Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinden. Lass uns nochmals beten für die Predigt. Herr Jesus Christus, wir brauchen wirklich, dass du auch jetzt durch dein Wort in unser Leben hineinsprichst. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns die Bibel gegeben hast, dass es lebendiges Wort ist, dass du lebst und regierst, Herr Jesus Christus. Du bist der Friedensbringer und deine Liebe ist so unbeschreiblich groß. Und so möchte ich dich bitten, Herr Jesus Christus, lass uns jetzt auch in dieser Zeit deine Liebe in ganz besonderer Weise spüren. Herr Jesus, du willst nicht, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind in unserem Leben. Du willst aufräumen, du willst Dinge wirklich gut machen, du willst Dinge heil machen, auch Beziehungen heil machen. Und so möchte ich dich bitten, Herr Jesus Christus, dass dein Heiliger Geist jetzt zu uns spricht. Amen. Wir sind in einer ja noch relativ neuen Predigtreihe, die haben wir letzte Woche angefangen. Da geht es um Advent und Weihnachten. Der Titel ist das Fest der Liebe. Wie Beziehungen gelingen, das Fest der Liebe, wie Beziehungen gelingen. Und gerade denke ich in der Weihnachtszeit und auch in der Adventszeit, denke ich, ist die Sehnsucht ganz besonders groß nach einer heilen Welt. Dass es wirklich so richtig gut ist und man kann sich zu Hause gemütlich machen. Und es schließt natürlich auch ein, der Wunsch nach wirklich guten, erfüllten Beziehungen. Leider ist aber die Realität, dass es selbst in den besten Familien, auch Freundschaften, sogar in Gemeinden gibt es manchmal Konflikt. Und so schauen wir uns heute im Rahmen dieser Reihe das Fest der Liebe, wie Beziehungen gelingen, schauen wir uns das Thema an. Umgang mit Konflikten. Und es ist ein riesiges Thema, da könnte man jetzt eigentlich eine eigene Predigtreihe machen. Mir ist wohl bewusst, dass ich in dieser Predigt heute nicht das allumfassend behandeln kann. Aber was wir machen werden, ist, wir werden einen Aspekt, einen Fokus nehmen, der, so denke ich, besonders wichtig ist bei dem Thema. Und das ist der Blick auf dein und mein Herz. Der Fokus, der Blick auf das Herz. Und zwar der erste Hauptpunkt ist, veränderte Herzen oder ein verändertes Herz, das Gott verändert hat. Der zweite Hauptpunkt ist, noch nicht veränderte Herzen oder wenn dein und mein Herz noch nicht verändert ist, vielleicht auch in einer bestimmten Sache. Da geht es jetzt nicht immer nur darum, praktisch ein neues Herz im Glauben geschenkt bekommen zu haben von Jesus, sondern auch als Christ vielleicht ganz konkret bei einer bestimmten Sache. Zunächst mal schauen wir uns die Josefsgeschichte an. Das ist ein super Beispiel, wo man wirklich sehen kann, ja, wie Gott wirklich Herzen verändern kann und damit auch Konflikte auflösen kann und Beziehungen dann ganz anders möglich sind. Zunächst mal, was ist der Konflikt gewesen? Wir hatten letzten Sonntag gesehen, dass der Josef, der 11 Brüder hatte, der war von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft worden. Ich lese uns mal ganz kurz den einen Vers. Da heißt es im ersten Buch Mose 37, als aber die midianitischen Kaufleute vorüberkamen, zogen sie ihn heraus, das ist der Josef, aus der Grube und verkauften ihn um 20 Silberstücke den Ismaelitern, die brachten ihn nach Ägypten. Das ist der Konflikt. Josef wird von seinen Brüdern verkauft in die Sklaverei und die Stelle, die wir heute haben, das ist 20 Jahre später. 20 Jahre später, die Brüder haben den Josef in die Sklaverei verkauft. 20 Jahre später, in einer Zeit der Hungersnot, kommen die Brüder hier in der Geschichte zum zweiten Mal nach Ägypten, weil Ägypten hatte durch den Josef ganz toll gewirtschaftet. Die hatten viel extra Getreide. Sie kamen nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Und Josef ist mittlerweile in Ägypten der zweitmächtigste Mann geworden, der mächtigste Mann nach dem Pharao. Und die Brüder stehen vor Josef. 20 Jahre früher haben sie ihn in die Sklaverei verkauft, aber sie erkennen ihn nicht. Sie wissen nicht, dass das Josef ist. Und die Schuldfrage ist etwas, was im Leben nicht immer so, ich sag mal, nicht immer 50-50 ist. Also es gibt Situationen, da wird ja dann oft gesagt, naja, beide tragen ihren Teil, es muss 50-50 sein. Da kann ich als Pastor sagen, das ist nicht immer so, das ist manchmal so, aber es gibt tatsächlich im Leben auch Situationen, wo man sagen muss, ganz realistisch, beispielsweise zu 90% liegt die Schuld hier bei den Brüdern von Josef und vielleicht nur zu 10% bei Josef oder vielleicht 95% bei den Brüdern und nur 5% bei Josef. Warum sage ich das? Der Vater von Josef, das war der Jakob gewesen, der hatte mehrere Frauen. Er hatte eine Lieblingsfrau, die Rahel, und mit der hat er zwei Söhne gehabt, den Josef und den Benjamin. Und der Vater, der Jakob, hat die beiden Söhne total bevorzugt. Deswegen waren die anderen 10 Brüder waren wirklich neidisch auf den Josef gewesen. Aber da muss man sagen, der Josef konnte nichts dafür, dass sein Vater Jakob so töricht gehandelt hat. Was man dem Josef vorwerfen kann bei diesem Punkt, als er dann die Sklaverei verkauft wurde, ist, dass der Josef, als er zwei besondere Träume gehabt hat, relativ stolz gewesen ist. Also der hat die Träume dann warm den Brüdern erzählt und in den Träumen ging es darum, dass die anderen sich vor ihm verbeugen. Deswegen sage ich, man kann vielleicht sagen beim Thema, als er in die Sklaverei verkauft wurde, in diesem Konflikt, was für ein Konflikt. Ich meine, wir haben alle möglichen Konflikte. Stell dir mal vor, du wirst in die Sklaverei verkauft. Du weißt auch nicht, ob du jemals wieder frei wirst. Und Josef selber trägt daran, sage ich mal, vielleicht 5% Schuld, wenn man es ganz hoch setzt, vielleicht 10%. Die anderen 90% hier in dem Fall sind definitiv die Verantwortung der Brüder. Und Ich springe jetzt mal ein bisschen weiter vor in der Geschichte. Wir sehen dann im Kapitel 43, wie gesagt, die waren schon einmal in Ägypten gewesen, in dieser Hungersnot, hatten Getreide gekauft. Und der Josef, der wie gesagt dieser mächtige Mann dort war, hat zu ihnen gesagt, wenn ihr wiederkommt, dann ist es absolut Voraussetzung, dass ihr den anderen jüngsten Bruder, den Benjamin, mitbringt. Den haben sie beim ersten Mal nicht mitgebracht, weil er ganz genau wusste, was los war. Das heißt, er hat gesagt, wenn ihr wiederkommt und ihr wollt wieder Getreide haben, dann muss der Benjamin mitkommen. Ich lese mal aus dem Kapitel 43. Die Hungersnot aber drückte das Land, und als verzehrt war, was sie an Getreide aus Ägypten gebracht hatten, sprach ihr Vater zu ihnen, zieht wieder hin und kauft uns ein wenig Getreide. Da antwortete ihm Juda und sprach, der Mann, das ist der Josef, schärfte uns das hart ein und sprach, ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, es sei denn euer Bruder mit euch, der Benjamin. Willst du nun unseren Bruder mit uns senden, so wollen wir hinabziehen und dir zu essen kaufen. Willst du ihn aber nicht senden, so ziehen wir nicht hinab, denn der Mann hat zu uns gesagt, ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, euer Bruder sei denn mit euch. Das heißt, es war klar, die wollen überleben, die wollen was zu essen haben, Getreide, dann muss der Benjamin, er muss mit dabei sein, wenn sie zurückgehen nach Ägypten. Und der Josef, der hat es ganz bewusst gemacht, er hat sich ganz bewusst den Brüdern nicht zu erkennen gegeben. Warum? Josef wollte sehen, ob die Brüder verändert waren in ihren Herzen, ob sich da etwas getan hatte in ihrem Leben. Und wir sehen dann im Kapitel 44, das ist dann die Stelle, in der Josef seinen Mitarbeitern beauftragt. Also die sind dann ein zweites Mal gekommen, der Benjamin war mit dabei, sie wollen jetzt wieder losziehen, zurück nach Hause. Und Josef sagt seinen Mitarbeitern, nehmt meinen silbernen Becher und tut den in den Sack vom jüngsten Sohn von Benjamin. Und er hat gesagt, bei demjenigen, bei dem dieser silberne Becher gefunden wird, der wird als Sklave, als Bestrafung ein Sklave sein müssen. Die Brüder ziehen los mit dem Benjamin. Kurze Zeit später schickt Josef seine Mitarbeiter hinterher. Die stoppen die öffnen die Säcke, einen Sack nach dem anderen, angefangen beim Ruben, dem Ältesten, dem Juda, dem Zweitältesten, zack, zack, zack, bis zum Benjamin. Nirgends wird der Becher gefunden, die Jungs sind schon alle, was hatten der? Bis sie zum letzten Sack kommen von Benjamin, und tatsächlich im Sack von Benjamin wird der silberne Becher vom Josef gefunden, und die Brüder sind absolut geschockt. Ich lese mal, hier heißt es, im Vers 12 dann vom Kapitel 44, und er suchte und fing an beim Ältesten bis hin zum Jüngsten, da fand sich der Becher in Benjamins Sack. Das hat geheißen, wir haben jetzt eine Situation wie schon vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren war es so gewesen, das war natürlich selber hervorgebracht, selber hervorgerufen, aber dass ein Bruder, der Josef, in die Sklaverei gehen musste. Und jetzt, weil der silberne Becher vom Josef beim Benjamin gefunden wurde, hat es geheißen, dass deshalb der Benjamin in die Sklaverei gehen musste. Und Josef wollte sehen, wie reagieren jetzt die Brüder. Er wollte sie ganz bewusst testen. Hat sich irgendetwas bei ihnen verändert? Und wir lesen dann, oder ich lese mal die Stelle aus dem Kapitel 44 vor. Das ist eine ganz zentrale Stelle. Ab Vers 25, da heißt es, und der Juda spricht jetzt, der zweitälteste Bruder, da sprach unser Vater, zieht wieder hin und kauft uns ein wenig Getreide. Wir aber sprachen, wir können nicht hinabziehen. Nur wenn unser jüngster Bruder mit uns ist, wollen wir hinabziehen. Denn wir dürfen des Mannes Angesicht nicht sehen, wenn unser jüngster Bruder nicht mit uns ist. Da sprach dein Knecht, mein Vater, zu uns, ihr wisst, dass mir meine Frau, das ist die Rahel, die Lieblingsfrau, zwei Söhne geboren hat. Einer ging von mir und ich musste mir sagen, er ist zerrissen und ich habe ihn nicht gesehen bisher. Werdet ihr diesen auch von mir nehmen und widerfährt ihm ein Unfall, so werdet ihr meine grauen Haare mit Jammer hinunter zu den Toten bringen. Nun, wenn ich heimkäme zu deinem Knecht, meinem Vater und der Knabe, Also spricht der Benjamin, wäre nicht mit uns, an dem er mit ganzer Seele hängt, so wird's geschehen, dass er stirbt, wenn er sieht, dass der Knabe nicht da ist. So würden wir deine Knechte die grauen Haare deines Knechtes, unseres Vaters, mit Herzeleid hinunter zu den Toten bringen. Denn ich, dein Knecht, bin Bürge geworden für den Knaben vor meinem Vater und sprach, bringe ich ihn dir nicht wieder, so will ich mein Leben lang die Schuld tragen. Darum lass deinen Knecht hier bleiben an des Knaben statt als Sklaven meines Herrn und den Knaben mit seinen Brüdern hinaufziehen. Denn wie soll ich hinaufziehen zu meinem Vater, wenn der Knabe nicht mit mir ist? Ich könnte den Jammer nicht sehen, der über meinen Vater kommen würde. Das heißt, wir sehen hier ganz deutlich beim Juda, Gott war in diesen letzten 20 Jahren nicht nur mit dem Josef gewesen. Gott war auch in den letzten 20 Jahren mit den Brüdern gewesen. Gott hat bei den Brüdern gewirkt in den Herzen. Er hat echte Lebensveränderung gebracht in ihrem Herzen ganz konkret. Lass uns mal kurz innehalten. Der Juda ist derjenige, der gesprochen hat, was ich gerade vorgelesen habe. Lass uns überlegen, wer denn der Juda ist. Das ist der zweitälteste Sohn. Aber der Juda war derjenige, der damals im Kapitel 37 dafür verantwortlich war, dass der Josef in die Sklaverei verkauft wurde. Um fair zu sein, muss man sagen, die anderen Brüder wollten ihn töten. Das heißt, das war im Grunde genommen sehr nett gewesen vom Juda, aber trotzdem hat es geheißen Sklaverei. Der Ruben, der Älteste, war der Einzige, der damals ihn retten wollte. Aber der Juda war derjenige gewesen, der gesagt hat, hey, anstatt ihn zu töten, lass uns lieber in die Sklaverei verkaufen. Er ist ja doch unser Bruder und dann kriegen wir noch etwas Geld dafür. Und der Juda ist auch derjenige, der dann im nächsten Kapitel, im 1. Mose 38, diese ganz komische Geschichte mit der Tamar, wisst ihr, was da passiert ist? Der Juda ist derjenige, der die Frau seines Sohnes geschwängert hat. Stellt euch mal das vor. Wir haben hier da in der Bibel diese tollen, spannenden, interessanten Familien. Der Juda hat die Frau seines verstorbenen Sohnes geschwängert. Ich lese euch mal kurz vor. Und das Interessante ist, er hat es nicht mal gecheckt. Er hat es nicht mal gewusst, dass sie das ist. Da heißt es im ersten Buch Mose 38 ab Vers 24. Und ich glaube, Gott hat es im Leben vom Juda, glaube ich, benutzt, um ihn zu verändern, um ihn zu demütigen. Da heißt es ab Vers 24, nach 3 Monaten wurde Juda angesagt, deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben und siehe, sie ist davon schwanger geworden. Juda sprach, führt sie heraus, dass sie verbrannt werde. Und als man sie hinausführte, schickte sie zu ihrem Schwiegervater und sprach, von dem Mann bin ich schwanger, dem dies gehört. Und sie sprach, erkennst du auch, wem die Siegel und diese Schnur und dieser Stab gehören? Juda erkannte es und sprach, sie ist gerechter als ich, denn ich habe sie meinem Sohn Schelah nicht gegeben, doch wohnte er ihr nicht mehr bei. Juda hat dafür gesorgt, dass der Bruder Josef in die Sklaverei verkauft wurde. Er hat die Tochter seines verstorbenen Sohnes geschwängert. Gott hat in ihm gewirkt, er hat ihn verändert mit dieser gewaltigen Demütigung. Und wir lesen dann hier im Kapitel 44, Vers 33, wo Juda sagt, darum lass deinen Knecht, das heißt, er spricht über sich selber, hier bleiben an des Knaben statt als Sklaven meines Herrn und den Knaben mit seinen Brüdern hinaufziehen. Das heißt, dieser Juda, der so gewaltig verbockt hat, der wirklich granatenmäßig großen Mist gebaut hat in seinem Leben, Jesus Christus war mit ihm noch nicht fertig gewesen. Jesus Christus hat ihn verändert. Dieser Juda steht jetzt hin und sagt, Josef, und er wusste nicht, dass es Josef ist, aber er hat gesagt zu diesem Herrscher, nimm mich als Sklave, und das hat wahrscheinlich auch bedeutet lebenslang, ich möchte als Sklave hier bleiben. Aber lass nur meinen Bruder Benjamin nach Hause gehen, weil mein Vater, der Jakob, der wird ins Grab gehen, wenn der Benjamin nicht zurückkommt. Das ist ein verändertes Herz, das Gott bewirkt hat. Und das ist genau der Punkt, zu dem dann Josef sagt, oder wo es hier in der Geschichte heißt, da konnte Josef nicht länger an sich halten, vor allen, die um ihn herstanden. Und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. und stand kein Mensch bei ihm, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut und so weiter und sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Josef hat sie ganz bewusst getestet. Josef hat ganz bewusst nicht am Anfang gesagt, hey, super toll, dass ihr mich jetzt nach 20 Jahren hier wieder seht, ich bin der Josef. Und er hat auch ganz bewusst nicht gesagt, habt ihr denn Buße getan für das, was ihr damals gemacht habt? Ihr habt einen riesen Mist gebaut. Er hat nicht gefragt, habt ihr Buße getan? Josef war sehr weise, er hat sie getestet. Er wollte sehen, ob sie denn Buße getan haben. Wenn du Buße getan hast, dann ist dein Herzen verändert. Und ein verändertes Herz wird sich zeigen in der Realität, im gelebten Leben. Und in der Gnade Gottes war Gott nicht nur mit dem Josef gewesen in den 20 Jahren, großartig wie er mit Josef war, aber Gott hat auch seine Geschichte geschrieben mit den anderen Brüdern, auch mit dem Juda, und er hatte den Juda wirklich verändert. Und so ein verändertes Herz ist letzten Endes die Voraussetzung dafür, dass der Konflikt wirklich gelöst werden kann. Dass der Konflikt wirklich gelöst werden kann und nicht nur gelöst, sondern dass eine ganz, ganz tiefe, innige, fröhliche, lebendige Beziehung möglich ist. Wenn wir das weiterlesen im ersten Buch Mose, ist grandios zu sehen, wie die gefeiert haben. Als Jakob dann nach Ägypten kam, den Josef wieder gesehen hat, hat, glaube ich, noch 17 Jahre gelebt. Das waren wahrscheinlich die besten Jahre, die der Jakob in seinem Leben gehabt hat und auch für die Brüder. Der Konflikt war endlich gelöst. Er war dann gelöst, als die Herzen verändert waren. Und so ist es auch bei dir und bei mir. Wenn dein Herz in einer bestimmten Sache oder was es auch sein mag oder Konflikt wirklich von Gott verändert ist, wenn du und ich Buße getan haben, um Vergebung gebeten haben, anderen vergeben haben, wenn die Herzen verändert sind, dann ist wirklich nicht nur der Konflikt gelöst, dann kann man wirklich fröhlich wirklich wieder die Gemeinschaft haben und die Beziehungen leben. Und es ist wichtig zu verstehen, beim Josef, der hat in diesen 20 Jahren, das war ein großes Unrecht gewesen, 20 Jahre von nichts, und er wusste nicht mal, dass es, wie es genau ausgehen würde, aber dass er in die Sklaverei verkauft würde, was für ein Unrecht. Und Josef hat diese 20 Jahre nicht damit verbracht, er war unter anderem dann auch 2 Jahre im Gefängnis, er hat diese Zeit nicht damit verbracht, in Bitterkeit und Zorn zu schwelgen. Was so leicht wäre zu sagen, das gibt's doch nicht, meine eigenen Brüder verkaufen mich in die Sklaverei. Ich war vielleicht ein bisschen stolz gewesen, als ich von den Träumen erzählt habe, aber so geht's doch nicht. Er hat sich nicht dem Zorn und der Bitterkeit hingegeben, und das ist auch der Grund, warum Josef dann im Kapitel 45 im Vers 5 sagen kann zu den Brüdern, die sind natürlich total geschockt, dass Josef da ist, und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Josef sagt zu ihnen, habt keine Angst, ich bin nicht zornig, ich bin nicht bitter, ich werde euch nichts Schlechtes tun. Josef ist auch in dieser Situation absolut gottzentriert. Er sagt, Gott hat einen Plan mit dir, mit mir, mit uns. Und er sagt, Gott hat ganz genau gewusst schon, dass es so eine schlimme Hungersnot geben wird. Und Gott hat auch ganz bewusst den Josef dorthin geschickt. Er war ein genialer Verwalter, Administrator. Gott hat gewusst, dass er den Josef in Ägypten braucht, damit die Jungs dann später, wenn es diese gewaltige Hungersnot in der Heimat gibt, dass die kommen können, um Getreide zu kaufen, um nicht zu verhungern. Gott hat das alles grandios geplant. Und so ist es auch in deinem und meinem Leben, wenn du an Jesus Christus glaubst, ihm nachfolgst. Es gibt Dinge manchmal, wo man überrascht ist und denkst, was soll denn das bitte schön jetzt? Wo man wirklich überrascht ist, aber der Punkt ist der, Jesus hat nicht irgendwie geschlafen oder war mit was anderem beschäftigt. Jesus hält die Fäden in der Hand. Wir haben vorhin gelesen, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das heißt, Dinge, die wir manchmal nicht ganz komplett verstehen, kann sein, dass es irgendwann im Laufe des Lebens noch klar wird. Und du kannst mit ganz großer Zuversicht auch an die Dinge rangehen, musst nicht denken, was soll das jetzt alles und ich konzentriere mich hier auf Bitterkeit und Zorn. Josef hat den Blick auf Gott gerichtet gehabt, deswegen als die Brüder auftauchen, er kann ihnen dann, nachdem er sie getestet hat, mit Liebe und Gnade und Vergebung begegnen. So möchte ich dir Mut machen. Ich weiß, manche von uns, der ein oder andere, vielleicht auch alle, haben schon Situationen gehabt, wo dich ein anderer Mensch verletzt hat, teilweise schwer verletzt hat. Und da möchte ich dir Mut machen, ganz bewusst, und du hast alle Ressourcen, alle Kraft bei Jesus Christus, ganz bewusst zu sagen, zu beten, Herr Jesus Christus, dieser Dame, diesem Herrn, diesem Kind, wer auch immer, vergebe ich im Namen Jesu Christi und ich segne noch diese Person. Das ist so wichtig. Das ist eine ganz großen Stärken bei Josef, wirklich bewusst auch mit Namen zu vergeben. Und was wir dann sehen, ist, dass wenn du und ich so vergeben, dass Gott zu seiner Zeit nicht nur die Konflikte löst, sondern dass er auch Beziehungen schenkt in einer Tiefe, die wir vorher vielleicht so noch nicht gekannt haben. Und der Judah, der gibt sich hier stellvertretend für Benjamin hin. Judah sagt, ich bin bereit, mein Leben, womöglich für den Rest des Lebens, in der Sklaverei zu verbringen. Judah, der so viel Mist gebaut hatte, kann das in der Gnade Gottes machen. Judah ist natürlich damit auch ein Bild, der schon hinweist auf Jesus Christus. Jesus Christus wird 2000 Jahre später kommen. Und Jesus Christus ist, beziehungsweise Entschuldigung, 1000 Jahre später kommen. Jesus Christus ist derjenige, der eben sein Leben für die Kinder Gottes stellvertretend hingegeben hat. Das heißt, wenn du diesen Jesus vielleicht auch in der Advents- oder Weihnachtszeit erkennen darfst, wenn du ihm nachfolgst, dann denke daran, Jesus hat mir vergeben und die ganze Summe meines Lebens, egal wie schwer du verletzt worden bist, das ist wahrscheinlich kleiner als die akkumulierte Summe deiner und meiner Schuld des ganzen Lebens. Und das ist letzten Endes auch die Ressource, die Kraft bei Jesus Christus zu sagen, egal was gewesen ist, ich kann und ich soll im Namen von Jesus Christus vergeben. Und jetzt noch ganz kurz die zweite Stelle. Und zwar, das ist dort in der Apostelgeschichte 16. Da sehen wir nämlich, dass eine Situation von eigentlich tollen Männern, Paulus und Barnabas, die zu dem Zeitpunkt in ihren Herzen in dieser Sache noch nicht verändert waren. Was sehen wir dort? Die waren unterwegs gewesen, haben Jesus Christus gepredigt, haben Gemeinden gegründet. Und Paulus und Barnabas sagen dann, jawohl, lass uns wieder losziehen, lass uns aufbrechen zu einer zweiten Missionsreise. Barnabas sagt, hey, wir sollten auch den Markus mitnehmen. Und Paulus, der ein relativ starker Führer war, der hat gesagt, nein, den Markus nehmen wir nicht mit. Warum? Der Markus hat bei der ersten Reise jämmerlich versagt. Als es ernst wurde, hat er weiche Füße bekommen, ist abgehauen, ist wieder zurückgegangen. Paulus sagt, diesen Markus nehmen wir nicht mit. Und dann heißt es im Vers 38, und sie gerieten scharf aneinander. Auf Deutsch, da hat es richtig gescheppert, da hat es richtig gekracht, da gab es einen Konflikt, die haben sich gestritten. Und was wir hier sehen dann in der Folge ist, dass zumindest bei einem der beiden, vielleicht bei beiden, ich weiß es nicht genau, aber zumindest bei einem der beiden war das Herz noch nicht verändert. Die Folge war, dass sie sich dann getrennt haben, dass sie unterschiedliche Wege gegangen sind. Und das zeigt wieder auf, wie wahnsinnig wichtig es ist, A, du und ich, dass wir zum einen für das, wo wir Schuld erkennen, dass du und ich Buße tun, dass wir das Jesus Christus wirklich sagen, zu Jesus bringen. Aber auch wenn andere gegen dich gesündigt haben, dich verletzt haben, dass du ganz bewusst in der Kraft Jesu ihnen vergibst. Das ist wahnsinnig wichtig. In dieser Situation, wie gesagt, waren die Herzen oder zumindest ein Herz war noch nicht so verändert. Die sind dann getrennte Wege gezogen. Aber was gut und ermutigend zu sehen ist, dass selbst in dieser, traurigen Situation, dass wir sehen, dass sie dann auch nicht lange stehen geblieben sind, sondern dass sie weiter für den Herrn aktiv waren. Ich lese mal die Verse 40 und 41, da heißt es, Paulus aber wählte Silas und zog fort, hat also einfach jemand anders mitgenommen, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen, er zog aber durch Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinden. Wie gesagt, du und ich verstehen nicht alles komplett, was Gott tut oder manche Dinge, die er auch geschehen lässt. Aber was hier gut zu sehen ist, dass Paulus gesagt hat, ich werde jetzt nicht hier ewig rumsitzen, sondern hat sich den Silas ausgewählt und hat gesagt, ich gehe weiter voran, ich baue das Reich Gottes. Barnabas hat den Markus genommen und da heißt es, und sie stärkten die Gemeinden. Gott hat trotzdem gewirkt, auch in ihrer Unvollkommenheit. Und was aber dann ganz großartig zu sehen ist, das ist jetzt der letzte Vers, das ist im zweiten Timotheusbuch. Und dazu muss man wissen, dass das zweite Timotheusbuch, beziehungsweise der Brief, das ist der letzte Briefbuch, den Paulus geschrieben hat. Warum? Das hat er geschrieben kurz vor seinem Tod, wahrscheinlich in Rom. Und Paulus schreibt hier folgende Worte. Also kurz vor seinem Tod schreibt er an den Timotheus, Lukas ist allein bei mir, Markus nimm zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Das ist genau der gleiche Markus von der Apostelgeschichte 15. Das heißt, Apostelgeschichte 15 sagt Paulus, den Markus können wir nicht gebrauchen. Das ist ein Feigling. Mit dem kannst du kein Reich Gottes brauchen. Vergiss ihn. Am Ende seines Lebens hat Gott auch beim Paulus gewirkt. Ich nehme an, auch beim Barnabas, der war eh ein recht sanftmütiger. Aber er hat beim Paulus so gewirkt, dass er am Ende seines Lebens, und das ist übrigens ein ganz toller Brief, auch das Kapitel 4, wo Paulus so klar macht, ich bin wirklich den guten Lauf gerannt, ich bin gelaufen zur Ehre von Jesus Christus. Und er sagt, Markus nimm zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Das heißt, jetzt kann er sagen, der Markus, der früher für ihn ein Versager war, ist jemand, der jetzt für ihn im Hinblick auf das Reich Gottes und auch für ihn persönlich wirklich nützlich geworden ist. Das heißt, Gott hat dann auch beim Paulus etwas getan, in seinem Herzen gewirkt. Wie gesagt, ich konnte nicht alles umfassend hier behandeln mit Konflikten, aber ich glaube, das sind zwei wichtige Punkte. Versuch zu schauen, wo ist dein Beitrag in einem Konflikt? Bring es zu Jesus Christus. Und manchmal hast du nur einen kleinen Beitrag, das ist tatsächlich so. Dann vergib aber den anderen, so wie der Josef seinen Brüdern. Der hat wahrscheinlich den 95% der Schuld, hat er ihnen vergeben. Dann lass uns das tun. Und dann erleben, wie beim Josef und Jakob und den Brüdern, dass dann Konflikte wirklich gelöst werden, aber dass dann vor allen Dingen auch ganz, ganz tiefe Beziehungen möglich sind.